Gespräch 3. Es gibt ja bald den neuen Meldebogen für kritische Ereignisse. Ja, nächste Woche wird es dazu eine Fortbildungsveranstaltung geben. Wir hatten zum Beispiel letzte Woche den Fall, dass bei einer älteren Patientin das rechte Auge weit getropft worden ist, obwohl das linke operiert werden sollte. Unten im OP ist es aufgefallen und sie haben da das richtige Auge getropft. Und die Sache war in Ordnung. Wäre das so ein Fall, den man melden sollte? Sie werden das bei der Fortbildung und in der nächsten Zeit noch öfters vermittelt bekommen. Aber genau das wäre so ein Fall. Ist doch eigentlich nichts passiert. Nichts passiert? Patientensicherheit ist was anderes. Immerhin, das falsche Auge wurde getropft. Es entstand im OP eine Wartezeit, um das richtige Auge zu erweitern. Die Patientin konnte für eine Zeit lang fast nichts sehen. War es Glück oder Zufall, dass der Fehler entdeckt wurde? Warum wurde das falsche Auge getropft und gibt es Möglichkeiten, den Fehler zu verhindern? Steht dann da, Schwester Margit hat ins falsche Auge getropft? Nein. Der Meldebogen wird anonym ausgefüllt. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir alle, Schwestern, Pfleger, Ärztinnen und Ärzte von der Klinikleitung, nicht sanktioniert werden. Das hätte ich aber gern schriftlich. So machen wir das auch. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass solche Sätze wie »Da haben wir noch mal Glück gehabt« immer seltener werden.